Now, it's a great encouragement for me to introduce tonight's guest speaker. If we could put the first slide on the... Ja, es ist einfach eine große Ermutigung für mich, heute Abend den Gastsprecher vorzustellen. His name is Peter Cockrell. Sein Name ist Peter Cockrell. Peter comes from England. Peter kommt aus England. He lives just outside of London. Er lebt ein bisschen außerhalb von London. Peter has been in pastoral ministry for many years. Er ist seit vielen Jahren im pastoralen Dienst. But he's also on the board of the mission agency in which I serve. Er ist aber auch im Vorstand der Missionsagentur, der ich diene. Really, he's the chairman of the board for the UK branch. Er ist der Vorsitzende für den Zweig des Vereinigten Königreichs. And I am part of that branch sent here to Austria. Und ich bin Teil von diesem Zweig, und dieser Zweig hat mich ausgesandt hier nach Österreich. Peter has also started his own ministry. Peter hat auch seinen eigenen Dienst begonnen. He travels to Eastern Africa. Er reist zum Beispiel nach Ostafrika. He's been to Pakistan, to India. Er war in Pakistan, er war in Indien. To Cambodia. Er war in Kambodscha. And he travels there to encourage pastors in their ministry. Und er reist einfach umher, um Pastoren in ihrem Dienst zu ermutigen. And he calls this ministry Parakletos. Und dieser Dienst nennt sich Parakletos, which is the Greek word for the Holy Spirit. Das ist das griechische Wort für den Heiligen Geist, für unseren Beistand. So if you weren't here this morning, wenn ihr heute früh nicht da wart, you're going to have to get the message off the internet, because Peter's going to speak about something different this evening. Dann müsst ihr euch die Botschaft aus dem Internet holen, weil heute Abend wird über zu einem anderen Thema sprechen. Peter is married. Peter ist verheiratet. He has how many children? Two children. Er hat zwei Kinder. I think he has one grandchildren. One grandchild. Enkelkind. And it's really going to be fun for you to listen to him tonight. Und es wird einfach super sein, ihm heute Abend zuzuhören. So come to us and put forth the word of God that he's put on your heart for you tonight. Und er wird uns das Wort geben, was Gott ihm aufs Herz gelegt hat für heute Abend. Danke, danke. It never ceases to amaze me. Es scheint mir nie, that whenever I go to preach somewhere, all my notes fall on the floor. Dass immer, wenn ich predige, meine Notizen herunterfallen. It's okay. It never ceases to amaze me that whenever someone introduces me, es hört nie auf, mich zu erstaunen, dass wenn jemand mich vorstellt, it always sounds like someone else. Das klingt immer so, als wenn da jemand anders gemeint wäre, nicht ich selbst. But it's me here. Aber hier bin ich, und das bin ich. And I bring you greetings from my family. Ich bringe euch Grüße aus meiner Familie. My mother's name, der Name meiner Mutter, ist Gertrude. Antoinette. Danzmeier. This is a typisches englischer Name. It's a typical English name. Nein. Of course not. My mother is from Linz. Meine Mutter kommt aus Linz. And I spent many happy years as a small boy and as a teenager in Linz and Upper Austria and sometimes in Vienna. Ich habe viele glückliche Jahre und Momente als Junge und auch als Jugendlicher in Linz, aber auch manchmal in Wien hier verbracht. But as is often the case, aber wie es oftmals der Fall ist, when you get married, wenn man dann heiratet, things change. Dann ändern sich irgendwie die Dinge. So it's been 30 years around since I was in Wien. Sind jetzt 30 Jahre her, dass ich zuletzt in Wien war. And it's changed very much. Und es hat sich sehr verändert. Ich kann es kaum mehr wiedererkennen. Coming from the Autobahn into Wien, the only thing that you could see 30 years ago was Stephansdom. Als man vor 30 Jahren mit der, also an die Autobahn hineinkam nach Wien, das Einzige, was man sehen konnte, war von Weitem der Stephansdom. And when I came on Friday, I couldn't see Stephansdom. Als am Freitag kam, konnte ich den Stephansdom von gleichen Stelle aus nicht sehen. But ich komme heim. But I'm coming home. Zu Österreich. Coming home to Austria. I want to share God's word to you this evening from the second letter of Timothy. Ich möchte euch heute Abend das Wort Gottes geben aus dem zweiten Timotheusbrief. And as I said this morning, I do apologize. Und wie ich heute früh schon gesagt habe, ich möchte mich auch entschuldigen, that I have to preach in English. Dass ich in Englisch predigen muss. When I should be able to preach auf Deutsch. Wo ich doch eigentlich in der Lage sein sollte, auf Deutsch zu predigen. I think my excuses, ich denke meine Entschuldigungen, as good people from Vienna, so an die guten Leute, die ihr seid hier aus Wien, you would not understand my Linzer dialect. Ihr werdet sicherlich meinen Linzer Dialekt nicht verstehen. So I will stick to English. So werde ich lieber beim Englischen bleiben. In Paul's second letter to Timothy, in dem zweiten Timotheusbrief, den Paul geschrieben hat an Timotheus, and in the first chapter, und im ersten Kapitel, we see that Paul has a loving concern for his son in the Lord Timothy. Da können wir sehen, dass Paulus eine liebevolle Besorgnis oder eine Fürsorge gegenüber dem Timotheus hegt. In some way we're not told exactly what. In irgendeiner Weise wird uns nicht genau gesagt, worum es da geht. Timothy is extremely discouraged. Timotheus ist extrem entmutigt. He's downhearted. Er ist irgendwie von Herzen total deprimiert oder depressed, if you like. Er ist in einer Weise deprimiert. Timothy was probably converted under Paul's ministry when Paul first began to evangelize Asia. Timotheus ist wahrscheinlich bekehrt worden, als Paulus zuerst Asien oder Kleinasien evangelisiert hat. And by the time Paul later, some years later, returned to that region, und zu der Zeit, als Paulus dann wieder zurückkehrte, genau in diese Region, Timothy had matured in God. Ist Timotheus schon zu einer gewissen Reife in Gott gelangt? And was able to join the apostles' apostolic team in ministry. Und er war damit in der Lage, praktisch dem Dienst der Apostel und ihrem ihnen zu folgen. In his letter to the Philippians, Paul says, "I've no one like Timothy." In dem Brief an die Philipper schreibt er, ich habe niemanden, der so mir gesinnt ist wie Timotheus. Spiritually, he was head and shoulders above all his contemporaries. Geistig gesehen hat er alle praktisch die seine Zeitgenossen war damaligen Zeit überragt. Yet now in chapter 1 of this letter and verse 4. Und doch es geschieht es aber, dass er jetzt hier im ersten Kapitel Vers 4 im zweiten Timotheusbrief etwas sagt. Paul is recalling what he has heard concerning Timothy's tears. Paulus ruft in Erinnerung etwas, was er gehört hat über die Tränen des Timotheus. Something is driving Timothy to despair. Da gibt es etwas, was den Timotheus zur Verzweiflung treibt. We don't know what it is. Wir wissen nicht genau, worum es sich da handelt. But we can piece together from the rest of the chapter. Aber irgendwie können wir da so Puzzlestücke zusammensetzen aus dem übrigen Kapitel. That in some way or another Timothy is suffering because of his ministry of the gospel. Dass Timotheus irgendwie leidet in seinem Dienst oder wegen seines Dienstes am Evangelium. So Paul begins naturally to encourage this young man. So beginnt Paulus ganz natürlich jetzt diesen jungen Mann wieder zu ermutigen. By reminding him of the reality of his salvation. Indem er ihn erinnert an die Wirklichkeit seiner Errettung. In verse 5. In Vers 5, he makes mention of Timothy's sound and sincere faith in Jesus Christ. Erwähnte ganz speziell diesen besonderen und ganz ehrlichen Glauben an Christus, den auch Timotheus hat. In other words, Timothy is a genuine believer who has been born again. In anderen Worten, Timotheus ist ein ganz echter Gläubiger, der ganz klar wiedergeboren ist. Known by God from before the foundation of the world. Er kann von Gott vor Anbeginn der Welt. And in time called through the gospel. Und in der Zeit dann berufen durch das Evangelium. To belong to Jesus Christ. Um einfach Jesus Christus anzugehören. Who had died upon the cross for him. Der ja für ihn am Kreuz gestorben war. And been raised from the dead in order that salvation may be real, not just for Timothy, but us too. und dann vom Toten wieder auferstanden ist, auf dass Errettung einfach eine ganz reale Wirklichkeit wird, nicht alleine für Timotheus, sondern für uns alle. He is a genuine son of God. Er ist ein a child of God. Echter Sohn Gottes, ein Kind Gottes. And he is now being exhorted to recall the reality and the power of that union with Jesus Christ. Nun wird er ermutigt und aber auch ein wenig ermahnt gegenüber dieser Realität, dieser Einheit, die er doch mit Christus hat. And verses 6 and 7 in this chapter form the basis of all that I want to say this evening. Die Verse 6 und 7 sind die Grundlage für all das, was ich heute Abend euch mitteilen möchte. Paul argues that God has not given Timothy a spirit of fear. Der Paulus führt das Argument, dass doch Gott ihm nicht einen Geist der Furcht gegeben hat, but a spirit of power, sondern vielmehr einen Geist der Macht, a spirit of love, der Liebe, and a spirit of self-discipline or self-control. Und einen Geist der Besonnenheit und man könnte auch sagen der Selbstkontrolle. It's so important that we realize that we must gain our understanding of who we are from the scriptures. Es ist so wichtig, dass wir erkennen, dass wir unser Verständnis darüber, wer wir sind, aus der Schrift beziehen. That we as believers have a completely new identity in Christ. Wir als Gläubige haben eine völlig neue Identität in Christus. And God seals that deal through the gift of the Holy Spirit. Und Gott hat einfach diesen Handel mit uns besiegelt durch den Heiligen Geist. We must not simply rely on our rational thinking concerning heavenly things. Wir sollten uns nicht alleine verlassen auf unser rationelles oder vernunftmäßiges Denken über den Himmel in diesen Dingen. But to remember through God's word the wonderful things that God has done to bring us into his kingdom. Sondern vielmehr durch sein Wort uns daran erinnern, was Gott Wunderbares getan hat, um uns in sein Königreich zu führen. So it is, this young man, so ist es also, dass dieser junge Mann, this pastor, dieser junge Pastor, needs the joy of his salvation restored to him. Timotheus braucht, dass das ihm einfach diese Freude an seiner Errettung wieder ganz neu wiederhergestellt wird. So that the circumstances that press so hard against him, auf dass die Umstände, die so hart ihm entgegenstehen, don't divert him from his call, ihm nicht einfach ablenken oder wegtreiben von seiner Berufung, and his joy in the Lord Jesus, und seiner Freude in dem Herrn Jesus. Let me ask you a personal question. Erlaubt es mir, euch eine persönliche Frage zu stellen. If you're a Christian, wenn ihr Christen seid, if you can say that you have trusted Jesus Christ for your salvation, wenn du für dich sagen kannst, dass du Jesus Christus vertraut hast für deine Errettung, and have understood the amazing truth that undergirds that experience, und du diese erstaunliche Wahrheit verstanden hast, die einfach die Basis dieser Erfahrung ist. Have you ever, as a child of God, hast du jemals als ein Kind Gottes, like Timothy, wie der Timotheus, ever been discouraged? Bist du jemals auch einmal entmutigt worden? Perhaps even spiritually depressed. Vielleicht sogar geistlich deprimiert. This is an invitation to you. Genau das ist jetzt eine Einladung an dich, to communicate in a way that will encourage the preacher this evening. In einer Weise jetzt zu kommunizieren mit uns, vor allem mit dem Prediger. I know you're Austrian. Ich weiß, ihr seid Österreicher. But I'm British. Und ich bin britisch, ja. And we don't do this kind of speaking in public thing very often. Und das machen wir eigentlich nicht so ganz üblich, dass wir da so in der Öffentlichkeit so reden. But I need your encouragement. Aber ich brauche jetzt ein bisschen eure Ermutigung. To know that I am not the only one. Um zu wissen, dass ich jetzt nicht der Einzige bin hier. As a believer. Als Gläubiger. That has ever been discouraged. Der je irgendwie auch einmal entmutigt war. I'll just let you smile. Bitte lächelt einfach nur kurz. Hallelujah, there's more than just me. Okay, da gibt's mehr als nur mich. This is a common experience. Ist einfach eine gemein übliche Erfahrung. And from time to time we go through seasons where we are discouraged. Und von Zeit zu Zeit machen wir da solche Situationen und Phasen durch, wo wir vielleicht entmutigt sind. For one reason or another. Aus dem einen oder anderen Grund. And if that is your testimony, as it was the testimony of Paul's apostolic person that he was mentoring. Und wenn das euer Zeugnis ist, im Vergleich zu dem Zeugnis praktisch der Person, die ja der Paulus als Apostel, als Mentor führte, then this message this evening, dann ist diese Botschaft heute Abend is for you. Eine Botschaft, die genau dich angeht. Übersetzen für mich. Would you like to translate? Yeah, was ist Amen auf Deutsch? What is the right word for Amen in German? So, sag mir. What? Sag mir. Yeah. Just say a little bit. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Good. We understand each other. So that means we can understand one another. Also wir können einander verstehen. Ja, manchmal nicht. All right. In verse 7. In Vers 7. Paul tells us that God has not given us a spirit of fear. In Vers 7 sagt Paulus, dass uns nicht einen Geist der Furcht gegeben hat. Let me just name two or three things. Lass mich einfach nur mal zwei, drei Punkte nennen. That as believers we no longer need to fear. Dinge, die wir als Gläubige nicht mehr fürchten müssen. Firstly, we no longer need to fear God. Zuallererst, wir müssen nicht länger mehr Angst haben vor Gott. That's a very bold statement. Das ist eine sehr, sehr mutige Aussage. And I need to nuance that statement. Und das muss ich vielleicht ein bisschen genauer definieren oder feinstimmen. Because there is a fear of God that needs to be typical of every single believer. Ja, natürlich soll es doch da eine Form der Furcht oder Ehrfurcht geben, die für jeden Gläubigen typisch sein sollte. We have a saying in our culture, in our language. Wir haben da eine Redensart in unserer Kultur, in that unserer Sprache. God, who is almighty, Gott, der allmächtig ist, sometimes becomes almighty. Becomes manchmal. Do you understand? It doesn't übersetzt very easily. It simply means that God, who is holy and almighty, das bedeutet einfach, dass Gott, der allmächtig ist und heilig ist, we treat as if he is simply one of our friends. Wir behandeln ihn mal so, wie einen unserer Freunde halt. Whilst he is our friend, ja, er ist unser Freund. He is not like our friend in the way that we think he is sometimes. Ist er doch nicht ganz so wie unsere Freunde, wie wir das so manchmal denken. And his holiness is meant to communicate in us. Und seine Heiligkeit möchte in uns kommunizieren. A huge sense of reverence. Einfach eine große Form der Ehrfurcht und Reverenz übereinander of awe. Ein Erstaunen vor ihm. Because God is not like us. Denn Gott ist nicht so wie wir. In most ways. Und das eigentlich in jeder Hinsicht. He transcends everything. Er übersteigt einfach alles. But does communicate some of his likeness to us. Und doch kommuniziert er etwas von sich, so wie er ist uns. But since he is God and we are not. Und da er Gott ist, wir aber nicht. There is a fear of him that is appropriate to his nature. Doch eine rechte Furcht, eine Ehrfurcht vor ihm, seinem Wesen, seiner Natur angemessen. The Old Testament in Proverbs speaks of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Das Alte Testament und die Sprüche sprechen dafür, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Nothing changes under the new covenant. Nichts ändert sich darin in dem neuen Bund. Christ is our wisdom and is given to us. Christus ist unsere Weisheit und sie wird uns geschenkt. But this right fear of the Lord brings into our life. Aber diese rechte Furcht vor dem Herrn, diese Ehrfurcht, bringt etwas in unser Leben hinein. The right kind of friendship with God. Nämlich die richtige Art der Freundschaft, die richtige Art der Beziehung love zu Gott. For God. Eine wahre Liebe für Gott. And keeps us from sinning. Und sie bewahrt uns auch davor, zu sündigen. So there is an appropriate and right fear of God. Also gibt es da eine rechte und noch eine angemessene Furcht vor Gott? That moves us to bow our knee before him. Und diese Furcht bewegt uns, dass wir unsere Knie vor ihm beugen. This holy one, diesem Heiligen, who remains a consuming fire. Der doch immer noch ein verzehrendes Feuer ist. However, jedoch, through our relationship to him in Christ, durch unsere Beziehung zu ihm in Christus, there is a sense in which being afraid of God, ist es so, dass praktisch diese Form der Angst vor Gott is wholly inappropriate for the child of God. In einer anderen Weise doch völlig unangemessen ist für ein echtes Kind Gottes. And a complete denial of what it means to be a new covenant child of God. Das wäre eine vollständige Verleugnung dessen, was es bedeutet, einfach ein Kind dieses neuen Bundes mit ihm zu sein. Romans chapter 8 and verse 14 to 16 says this. In Römer Kapitel 8, Verse 14 bis 16 heißt es folgendermaßen. For you have not received a spirit of fear. Denn ihr habt nicht einen Geist der Furchtsamkeit empfangen. That makes you a slave to God. Die euch zu Sklaven oder Knechten Gottes macht. But a spirit that you have received is the spirit of sonship. Aber vielmehr ist der Geist der Sohnschaft. And by this spirit, und eben durch diesen Geist, received through the regenerating new birth, den ihr empfangen habt durch die Wiedergeburt, given to us is the relationship, ist uns diese Beziehung gegeben und geschenkt worden, whereby we can cry to this awesome, holy God, durch das wir praktisch in unserem Innersten zu diesem heiligen Gott schreien können und rufen können, Aber, Papa. I'm a grandfather now. Ich bin Großvater inzwischen. I love it and struggle with it all in the same moment. In einer Weise liebe ich das und irgendwie kämpfe ich auch ein bisschen damit. I'm too young to be married to a grandmother. Ich bin zu jung, um mit einer Großmutter verheiratet zu sein. But to my granddaughter, aber wenn es dann um meine Enkelin geht, who is two, die erst 2 Jahre alt ist, I am Papa. Bin ich der Papa. God is our Father. Gott ist unser Vater. We no longer have to fear him in the wrong kind of way. Wir müssen ihn nicht länger fürchten oder Angst vor ihm haben auf eine falsche Weise. Which might cause us to think that we cannot come near. Was uns vielleicht dazu uns denken lassen könnte, dass wir ihm uns nicht nahen können. We no longer have to be afraid of God. Wir müssen nicht länger Angst vor Gott haben. Where we're motivated to obey him. Dass wir da nur daraus motiviert sind, ihm zu gehorchen. Through some legalistic system of pressure. Durch irgendein legalistisches, gesetzliches System, was uns so gewissen Druck auferlegt. But we are now motivated by love. Aber jetzt sind wir vielmehr motiviert aus Liebe. As his sons and his daughters. Als Söhne und als Töchter. God has not given us a spirit of fear. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. In the same way, in dieser genannten Weise. We no longer have to fear man either. Und wir müssen auch nicht länger die Menschen fürchten. Psalm 118 and verse 6 and 7 says this. Im Psalm 118 Verse 6 und 7 heißt es folgendermaßen. The Lord is my helper. Der Herr ist meine Hilfe. I will not be afraid. Ich werde keine Angst haben. For what can man do to me? Denn was könnten denn Menschen mir antun? I think we should say that out loud several times a day. Und ich glaube, wir müssen das einfach oftmals am Tag einfach aussprechen, und zwar laut aussprechen. Write it on a piece of paper. Und das aufschreiben and auf ein Stück Papier. Put it on your mirror in your bathroom. Und vielleicht einfach da hinter den Spiegel klemmen. Or on your refrigerator. Oder the Kühlschrank. Auf dem Kühlschrank, auf dem Fridge. That's impressive. I've not said that for 35 years. Das habe ich jetzt seit 35 Jahren nicht mehr gesagt. But put it on there. Aber Pack das auf den Kühlschrank. To remind you that as a child of God, ultimately man can do nothing to you. Um mich daran zu erinnern, dass als Kind Gottes eigentlich dir niemand irgendwie etwas antun kann. The Lord is my helper. Denn der Herr ist mein Helfer. I will not be afraid. Ich werde keine Angst haben. The problem with the fear of man, being afraid of people. Das Problem da, Menschenfurcht zu haben, regelrechte Angst zu haben, vielleicht vor anderen Menschen. Is that we tend to want to please them. Die besteht vor allen Dingen darin, dass wir dazu neigen, ihnen gefallen zu wollen. And that means often that their word dominates our life rather than the word of God. Und das bedeutet oftmals, dass ihr Wort unser Leben dominiert, eher als das Wort Gottes. And if we listen more to the words and intentions of man. Und wenn wir mehr auf die Worte und die Absichten von Menschen da hören. If their word takes on a greater priority than God's word. Wenn ihr Wort eine größere Priorität in meinem Leben annimmt als das Wort Gottes. Then we cease to be a servant of Jesus Christ. Dann hören wir damit auf in dem Moment ein Diener Christi zu sein. The Lord is my helper. Der Herr ist mein Helfer. I will not be afraid. Ich werde keine Angst haben. For what can man do to me? Denn was können Menschen mir antun? God has not given us a spirit of fear to fear man. Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, auf dass wir Menschen fürchten. We no longer have to fear the devil and death. Wir müssen auch nicht länger den Teufel fürchten oder den Tod. Hebrews tells us that Jesus has shared in our humanity. Der Hebräerbrief sagt, dass Jesus sein Blut vergossen hat in sein Menschsein. So that by his death, dass durch seinen Tod, he might destroy him, dass er die Werke des Teufels zerstört, who holds the power of death, und auch den, der die Macht des Todes hat, that is the devil, das ist der Teufel, and liberate all of those, und so dass er einfach alle freisetzt, whose lives have been held, deren Leben da festgehalten wurden, in slavery. In Knechtschaft, in Sklaverei. To their angst. Gegenüber ihren Ängsten bei der Fears. Of death. The fears of death. Ihre Ängste vor dem Tod. Because Christ has disarmed the enemy through his death upon the cross. Denn Christus hat den Feind entwaffnet. Durch seinen Tod am Kreuz. We are now enabled to resist him. Und so haben wir einfach die Vollmacht erhalten, ihm zu widerstehen. And see him flee. Und darin sehen wir auch, wie er fliehen muss. Even crushed beneath our feet, says Paul in Romans 16. Zertreten unter unseren Füßen. In Christ. In Christus. It means. Bedeutet dies? That the devil no longer has a foothold. Dass der Teufel nicht länger da irgendwie etwas an uns irgendwie festhalten kann. And therefore, und daher, we have a glorious and certain future eternally in heaven with God. Er hat an uns gar nichts mehr und deshalb haben wir eine herrliche Zukunft mit Gott. So we no longer have to fear the devil and death. Und wir müssen den Teufel und den Tod nicht mehr länger fürchten. I believe this evening. Ich glaube heute Abend, that if you will understand and receive the truth of God's word. Dass wenn ihr die Wahrheit von Gottes Wort empfangt und auch versteht. There are people here. Es gibt Leute hier, that will be totally liberated by this gripping, controlling, manipulating fear of death. Die total kontrolliert sein könnten und einfach total geklammert praktisch durch diese Furcht vor dem Tod. So that you can be totally free. Aber jetzt kann das sein, dass ihr vollkommen frei sein könnt. To enjoy God. Frei sein könnt, stattdessen Gott zu genießen. Knowing that the future is secure for you in Christ. Da ihr wisst, dass eure Zukunft einfach gesichert ist in Christus. Finally, we no longer have to fear God in the wrong way. Also, wir müssen nicht mehr länger Gott auf einer falschen Weise fürchten. We no longer have to fear man. Wir müssen auch nicht länger mehr Menschen fürchten. And the devil and death no longer holds fear for us. Und der Teufel und der Tod, sie können uns auch nicht irgendwie Angst einflößen. But what about circumstances? Aber was ist mit irgendwie Umständen? Let me ask you this. Lass ich euch Folgendes fragen. How many of you in this room? Wie viele von euch in diesem Raum? Have circumstances in your life. Haben da bestimmte gewisse Umstände in eurem Leben? Three or four of you. Drei, vier. The rest of you must be dead. Der Rest ist bereits tot. Let me say. Lass mich Folgendes sagen. We no longer have to fear circumstances. Wir müssen jetzt unsere Umstände nicht mehr länger fürchten. Obviously. Wir müssen keine Angst haben. We all have circumstances in our life. Denn ganz offensichtlich, wir alle befinden uns in bestimmten Umständen. But why do I say we no longer have to fear any circumstances? Warum sage ich, dass wir diese Umstände nicht länger fürchten müssen? I can say it because of Romans chapter 8 and verse 28 for the believer. Ich kann das einfach sagen wegen Römer Kapitel 8 Vers 28 für den Gläubigen. Which says this, that for those who have been called according to the purpose of God. Es geht für die berufen sind nach dem Vorsatz Gottes. For those who love God. Für die Gott lieben. God works all things together for good. Wirkt Gott alle Dinge zusammen zum Guten oder zum Besten nach Luther? So how many things is that? Wie viele Dinge sind das? I don't know how the math works auf Deutsch. Also wie funktioniert da die Mathematik but im Deutschen? Auf Englisch. Im Englischen. All means ganzen. Alle means all. Ganzen Tag, all day. The whole day. Is that right? Ganzen Tag. So ganzen circumstances. Also all Umstände, also all circumstances, alle Umstände. For the child of God, God is totally and utterly in sovereign control over. Not one thing is outside of the sovereignty of God for the believer. Für ein Kind, das Kind Gottes gilt, dass Gott einfach die absolute souveräne Kontrolle in jeder Hinsicht hat über den Gläubigen. This does not mean. Das bedeutet jedoch nicht, that bad things don't happen to believers. Dass nicht irgendwelche schlechten Dinge auch einem Gläubigen geschehen können. If you have signed up to the Christian life thinking that everything now is going to be good and happy and lovely. Wenn du dich da vielleicht gemeldet hast für das christliche Leben und so gedacht hast, ja, da wird alles wunderschön sein und ganz toll und so ganz lieblich und nett. You have sold the wrong gospel. Dann hast du dich da angemeldet für das falsche Evangelium. What I mean and what the Bible means. Was ich damit meine und was ich denke, was auch die Bibel damit meint. By the sovereignty of God ruling over all things for us. Dass die Souveränität Gottes praktisch über alle Lebensbereiche für uns herrscht. Means that God will even use, maybe even specially use the difficult and the bad circumstances. Das bedeutet dies, dass Gott eben ganz speziell einfach diese Schwierigkeiten und vielleicht schwierigen Umstände verwenden wird. To bring about his purpose of making us more like Christ in our lives. Um seinen Zweck da zu verfolgen, nämlich den uns mehr und mehr wie Christus zu machen. So there are many, many things. So gibt es viele Dinge. That the child of God no longer has to live in fear of. Viele Dinge, die das Kind Gottes nicht mehr fürchten muss. Because God has not given us a spirit of fear. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. But he has given us. Aber er hat uns etwas gegeben. A spirit of love. Nämlich ein Geist der Liebe. Of power. Ein Geist der and Kraft. And self-discipline. Und ein Geist der Besonnenheit. Self-control. Der Selbstkontrolle. Or a sound mind. Einen besonnenen Verstand. So as we move to a climax. Wenn wir jetzt hier zu dem Höhepunkt kommen. The second point is this. This is the positive. What God has done, what he has accomplished in our lives, what he has given us. Und das ist das, was Gott uns für uns erreicht hat und was er dann auch uns geschenkt hat. He has given us. Er hat uns in regeneration. In unserer Wiederherstellung, in der Wiedergeburt. In the gift of God's Spirit that lives within us. In dieser Gabe von Gottes Geist, den er jetzt in uns hat wohnen lassen. He has given us Pentecostal power from on high. Er hat uns da diese Kraft von Pfingsten gegeben, die von oben auf uns herabkommt. A dynamic, a working of the Holy Spirit. Einfach das Wirken des Heiligen Geistes in uns. That makes available to the child of God. Das uns, dem Kind Gottes, nämlich etwas zur Verfügung stellt. His wonderful resources. uns seine wunderbaren Ressourcen zur Verfügung stellt. That are way beyond anything that we can conjure up mentally. Das ist weit über das hinaus, was wir irgendwie nur ansatzweise begreifen können oder erfassen können mit unserem Verstand. And way beyond anything that we might accomplish physically on our own. Und noch weit, weit über das hinaus, was wir auch jede selbst mit unserem eigenen Körper erreichen könnten. Paul says it, the same Holy Spirit. Der gleiche Heilige Geist, that raised Jesus Christ from the dead. Der Jesus Christus von den Toten hat auferwecken lassen. Lives in the believer. Der lebt jetzt im Gläubigen. In Africa. In Afrika. The church would be going wild by now. Wäre jetzt die Gemeinde völlig, also. There you go. Vor Begeisterung halt. If they were not the words of the Apostle Paul, I would doubt them. Wenn das nicht die Worte von des Apostel Paulus wären. Vielleicht würde ich sie anzweifeln. But by definition, for every true believer in Jesus Christ, aber um das zu definieren, es gilt für jeden Gläubigen an Jesus Christus, they have become the home of the Holy Spirit that raised Jesus Christ from the dead. Sie sind das Zuhause geworden für den Heiligen Geist, nämlich genau den Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Übersetzen für mich bitte. I would like to translate now for him. Was ist Halleluja auf Deutsch? What is the meaning of Halleluja in German? I know. Halleluja. Ja, Halleluja. Hallelujah. This Holy Spirit, dieser Heilige Geist, is to us, ist für uns, power, Kraft, and love, und Liebe. The same language that is used of the giving of the gift of the Holy Spirit on the day of Pentecost. Die gleiche Sprache, die gleichen Worte, die verwendet wurden, wenn es darum ging, praktisch wie der Heilige Geist zu Pfingsten ausgegossen wurde, is used in Romans chapter 5, verse 5. Diese gleiche Sprache wird verwendet praktisch in Römer Kapitel 5, Vers 5. Where the Spirit brings the love of God and sheds it abroad in our heart. Wo der Heilige Geist praktisch die Liebe Gottes in unser Herz einfach ausgießt. It's a tsunami of God's love that latches onto the shore of our life from the Holy Spirit. Es ist ein Tsunami von Gottes Liebe, der sich einfach überströmt, ergießt über die Küsten unseres Lebens. Again, if that was not the language of the original text, I'm not sure I would agree. Wenn das nicht die genaue Sprache wäre des Originaltextes, dann würde ich vielleicht nicht zustimmen. But God's love is not simply trickled into our heart. Aber Gottes Liebe wird nicht einfach so ein bisschen hineingetröpfelt in unser Herz. But floods our lives. Sondern es regelrechte Fluten, die unser Leben einfach überströmen. Firstly, when this love comes through regeneration, through the gift of the Holy Spirit into the believer's heart. Zuallererst, wenn diese Liebe einfach hineinkommt durch diese Gabe der Wiederherstellung, durch die Gabe der Wiedergeburt. It's for the purpose of us understanding just how much God loves us. Dann ist uns dieser Geist gegeben, mit dem Zweck, dass wir verstehen, wie sehr Gott uns liebt. And that tells us nothing about ourselves. Nothing. Und das sagt uns eigentlich nichts über uns selbst. We can't say that God pours out his love upon us so lavishly because we deserve it or are worth it. Wir können nicht sagen, dass Gott uns einfach diesen Geist und diese Liebe einfach im Überschwang gibt, weil wir es vielleicht wert sein. So when God moves and fills us with an impression and sense of the reality of his love, sondern vielmehr ist es so, wenn Gott uns einfach füllt mit seiner Gegenwart, mit der Realität seiner Liebe, it tells us everything about him. Dann sagt uns ja alles praktisch über ihn, wer er ist. Paul encourages us to pray that we might know the length and the breadth and the height and the depth of the love of Christ in us. Paulus betet, dass wir doch die breite Höhe, Länge und Tiefe seiner Liebe erfassen mögen, die in uns ist. How long has Jesus loved us? Wie lang oder wie weit hat uns Jesus geliebt? With an eternal love. Die Länge seiner Liebe ist eine ewige Liebe. Set his affection upon you, his child. Er hat all seine Zuneigung auf dich gesetzt. Before he made the world. Und zwar in dem Moment oder schon bevor er die Welt erschaffen hatte. the breadth of his love, die Weite seiner Liebe, embraces every Ausländer. Sie umarmt every foreigner, jeden Ausländer. Every nation, every tribe, every tongue. Jede Nation, jeder Stamm, jede Sprache. Will be represented at the throne of God forever and ever and ever. Wird sich da vor dem Thron Gottes wiederfinden und repräsentiert sein vor dem Thron für immer und immer und immer und ewig. Go and get him. Holt sie euch. Auf geht's, holt sie euch. Go and get them. Auf geht's, holt sie euch. You only need to step outside the front door of this building. Ihr müsst nur eben rausgehen aus der Türe hier. To see the nations. Um die Nationen genau zu sehen. He's loved us for all eternity. His love embraces every people group. Er hat uns für alle Ewigkeit geliebt. Und es ist eine Liebe, die einfach jede Art von Person und Personengruppe umarmt und erfasst. And the height of his love, und die Höhe seiner Liebe, lifts us from the depth of depravity in sin, sie hebt uns heraus von der Gefallenheit der Sünde, and lifts us to the sharing of his eternal throne, even now. Sie erhebt uns so weit, dass wir Anteil haben an seinem Thron, und das bereits jetzt. And the depth of his love to you is supremely expressed. Und die Tiefe seiner Liebe wird in überragender Weise von ihm ausgedrückt. In the cross of Calvary. In dem Kreuz auf Golgotha. The Holy Spirit. Der Heilige Geist. One of his most important ministries to our heart. Eines der wichtigsten Dienste, die an unserem Herzen wirkt, is to convince the believer, ist uns den Gläubigen davon zu überzeugen, of the love of God, dass wir doch durch und durch von Gott geliebt sind. But it's not just the feeling that he wants to communicate. Ist aber nicht einfach nur irgendwelche Gefühle, die er uns da mitteilen möchte. The understanding that God loves, sondern vielmehr auch das Verständnis davon, dass Gott uns liebt. That is defined by the fact that he sent his son to die on the cross for you. Die sich daraus definiert, dass er praktisch aus Liebe seinen Sohn ans Kreuz für uns gesandt hat. Our affections, our feelings, they change, they go up and down. Unsere Gefühle, unsere Neigung, unsere Zuneigung, sie gehen rauf und runter. We're not always affected by the Holy Spirit in the same consistent way. Wir lassen uns nicht immer praktisch in der gleichen Weise praktisch von dem Heiligen Geist berühren. It's important that we understand that the truth is the one thing that never changes. Aber was wichtig ist, doch zu verstehen, dass die Wahrheit sich nie ändert. So we don't say, I know God loves me because I feel it. Und so sagen wir nicht, ja, ich weiß, dass Gott mich liebt, weil ich kann es fühlen. But because Jesus Christ came from heaven. Sondern vielmehr können wir es daran festmachen, dass Jesus Christus vom Himmel herabkam and bled for me. Und für mich sein Blut gelassen hat. And died. Und darin starb. Paying the debt I owe to God. Und damit praktisch die Schuld bezahlt hat, die ich Gott schuldig war. Of perfect obedience in my place. Vollkommener Gehorsam an meiner Stelle. And bearing eternal punishment in my place. Und er trug auch eine ewige Strafe an meiner Stelle. How can we as needy young men and women, wie können wir als junge Männer und Frauen, die wir so viel Bedürfnisse und Nöte haben, with all kinds of turmoil in our families and in our society, mit aller Arten von Schwierigkeiten und Problemen in unseren Familien vielleicht oder auch in der Gesellschaft, know or believe that there is a God of love who is for me? Wie können wir glauben, dass da einen Gott gibt, der Liebe ist und der deswegen auch für mich ist? Look at the cross. Betrachte das Kreuz. God has not given us a spirit of fear. Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, but a spirit of power. Sondern einen Geist, a spirit der Vollmacht, of love. Der Liebe. Firstly, that we may understand this love that God has for us. Zuallererst, auf dass wir verstehen, welche Liebe Gott für uns hat. Secondly, that we may ourselves return that love to him. Und dann erst, dass wir dann auch diese Liebe ihm wieder zurückspiegeln. In worship. Zum Beispiel in der Anbetung. In adoration. In der Anbetung, im Lobpreis. And in lives of obedient service. Und in Leben, die ihm gehorsam, ihm dienen. Thirdly, that this love that we have received. Drittens, dass diese Liebe, die wir da empfangen haben, evidence is itself. Ist für sich auch ein Beweis dafür. In the way that we show this love that we have received. Ist ein Beweis darin, wie wir diese Liebe ja auch dann zeigen, die wir empfangen haben. To each other. Die zeigt sich darin, wie wir einander lieben. In the body of Christ. Im Leib Christi. For how can we say, says John, denn Johannes sagt, wie können wir denn sagen, that we love God who we do not see, dass wir Gott lieben, den wir nicht sehen, when we do not love each other who we do see, wenn wir einander nicht lieben, die wir uns doch sehr wohl sehen. If God has shed his love abroad in our hearts by his Spirit, wenn Gott doch seine Liebe in unser Herz ausgegossen hat durch seinen Geist, you will give your life away for your neighbor. Dann wirst du dein Leben einfach auch hingeben für deine Nächsten. You can do that now. Das könnt ihr jetzt tun. Because you're accepted. Denn ihr seid ja angenommen. You're forgiven. Ihr habt Vergebung erfahren. You've got nothing to prove. Ihr müsst nichts mehr beweisen. You're free to love. Ihr seid völlig frei zu lieben. That's the true test. Und das ist der wahre Test, die wahre Prüfung. As to whether we have been delivered from bondages. Ob wir freigesetzt wurden von diesen Formen der Knechtschaft. That I'm free to give myself away. Die Frage, ob ich da frei bin, ob das sichtbar ist, dass ich frei bin, mich ganz und gar hinzugeben. No matter the cost. Egal, was es da kosten mag. Or the pain. Oder welchen Schmerz es mir vielleicht bereiten mag. Or whether that love from another is returned. Oder ob vielleicht diese Liebe von jemand anders wieder zurückkommt oder nicht. Fourthly, that this love that we have received, viertens, zu diesem Punkt, dass diese Liebe, die wir empfangen haben, spills out of the church, sie ergießt sich aus der Gemeinde hinaus, into the streets, hinein in die Straßen, of our world, in die Straßen und die Wege unserer Welt. For God so loved the world, denn Gott hat so sehr die Welt geliebt, that he gave us his one and only Son, dass es seinen einzigen einen einzigen Sohn für uns gegeben hat. And he wants to give you too. Und er möchte es euch auch geben. Not redemptively like Jesus. Also nicht, er möchte euch hingeben, nicht praktisch um Erlösung zu wirken, wie das mit Jesus für euch getan hat. But in a way that draws people to the Redeemer. Er möchte euch da auch hingeben, wie er seinen Sohn hingegeben hat. Und zwar mit dem Ziel, dass ihr ihn kennenlernt, den Erlöser. He has not given us a spirit of fear. Er hat uns nicht den Geist der Furchtsamkeit gegeben, but of power, sondern vielmehr einen Geist, love, der Vollmacht, and der Liebe, self-discipline, und dieser Selbstdisziplin oder auch Besonnenheit. I have to confess, ich muss bekennen, I'm up for the love. Also ich mag das mit der Liebe, mag ich sehr. I could have some more of that. Davon kann ich gut. Just lay it on me, Lord. Just give me the love. Auf geht's, mehr davon, mehr davon. Perhaps even more. Some power would be good today. Ja, ein bisschen Macht könnte auch Lord, gut sein. Lord, help Kraft. Me to do the works that you do. Hilf mir auch, diese Dinge zu tun, die du gemacht hast. I need the strength from you to do that. Und ich brauche deine Kraft, um das zu tun. I have prayed in many countries in the world for people that line up here on the platform here. Ich habe in vielen Ländern der Welt einfach gebetet für Leute, die sich angestellt haben in Schlangen. What do you want from God? Oh, give me the power, Pastor. Und ich habe sie gefragt, was möchtest du von Gott haben? Ja, ich möchte seine Kraft haben. Let me feel the love, Pastor. Lass mich seine Liebe fühlen. Thousands of people. Tausende von Menschen haben mich darum gebetet oder Gott darum gebeten. Not once. Aber nicht einmal. Have I ever been asked to pray for someone after a meeting? Habe ich erlebt, dass jemand mich gebeten hat, dass ich nach dem Treffen dann für ihn bete, und zwar in folgender Weise. For self-control. Dass er Selbstdisziplin oder Selbstkontrolle, Besonnenheit empfangen möge. Just doesn't get the headlines. Das reicht nicht in die Überschrift hinein. It doesn't attract much attention. Das schafft es nicht auf die Titelseite, weil people, das bekommt nicht so viel Aufmerksamkeit. People love the power and the love. Leute lieben einfach die Vollmacht und die Liebe. But I don't find many people seeking the Holy Spirit. Aber ich finde nicht viele Leute, die dann dem Heiligen Geist nachstreben. For a consistent ability. Sodass sie von ihm eine beständige Fähigkeit erhalten. To walk in the will of God that would bring glory to his name. Auf dass sie in dem Willen Gottes in einer Weise wandeln, dass es seinem Namen Herrlichkeit erweist. When Paul says in Romans 7, wenn Paulus da in Römer 7 sagt, that I, the things that I want to do are the things that I find I cannot do. Die Dinge, die ich tun möchte, von denen finde ich irgendwie, ja, ich schaffe es nicht, sie zu tun. And what I should be doing, I find I do the very opposite. Und die Dinge, die ich tun sollte, ich finde heraus, dass ich genau das Gegenteil mache. Encourage me. Ermutigt mich. Recognize that. Können das irgendwie wiedererkennen? Self-control. Diese Selbstkontrolle. Is the consistent ability to gradually overcome our inability to obey God. Dass diese die beständige Wachsen der Fähigkeit, dass wir gehorsam werden können gegenüber Gott. Amen. When Amen. God promised in the old covenant, wenn Gott im Alten Testament versprochen hat, that he would give us a new heart and a new spirit, dass er uns ein neues Herz und einen neuen Geist schenken wird, the outcome of that gift, das Ergebnis oder die Folge dieser Gabe ist, was that we would be able to obey the will of God. Revealed in his word. Sein würden, seinen Willen zu tun, der sich ja uns in seinem Wort offenbart. All right. Maybe you're thinking. Vielleicht denkt ihr, that if this is true of the believer, wenn das da stimmt, wenn das wahr ist für den Gläubigen, how is it that Timothy could be so depressed? Wie kann es dann sein, dass genau der Timotheus dort so deprimiert war? I think that's the wrong question. Ich denke, das ist die falsche Frage. The right question is to ask. Die richtige Frage wäre es, Folgendes zu fragen. What should I do now? Und was soll ich jetzt tun? What should I ask God to do when I am depressed? Worum sollte ich Gott bitten jetzt? Genau Not in diesem why Moment, am I depressed? Wo ich in Depression bin. Nicht warum ich in Depression bin, sondern. But what should I do, given that I am as I am? Sondern was sollte ich tun, da es ja so ist, dass ich so bin, wie ich bin. And God gives the answer to what Timothy should do in verse 6. Und Gott gibt diese Antwort dem Timotheus, was er tun sollte. Fan into a flame the gift of God that is in you. Fach die Gabe an, die Gabe Gottes, die in dir ist. Cooperate with God, cooperate with his spirit. Kooperiert mit Gott. Arbeit mit ihm zusammen, mit seinem Positioning Geist. Yourself in such a way that you know the Holy Spirit loves to do what you're asking him to do. Dass du dich einfach in eine Position bringst vor Gott, dass der Heilige Geist es liebt, fan das into zu tun, a flame. Was du ihn bittest. You know, fasse diese Gabe an. As I close with this application. Wenn ich jetzt abschließe mit dieser Anwendung. You know what a flame or a fire needs for it to burn. Ihr wisst, was strongly. Eine Flamme braucht oder gar ein ganzes Feuer, damit es wirklich so richtig brennt. It needs the right atmosphere. Es braucht das richtige Umfeld, die richtige Atmosphäre. You can put a fire out by starving the fire of oxygen. Man kann ein Feuer einfach aushungern lassen, indem man keine Sauerstoffzufuhr mehr zulässt. Your heart needs the oxygen of praise and prayer and worship. Dein Herz braucht diesen Sauerstoff von Gebet und Lobpreis und Anbetung. The heavenly atmosphere that will enable the Spirit of God to blaze in your life and not just be a little flicker. Diese himmlische Atmosphäre praktisch, die es zulässt, dass der Heilige Geist praktisch hineinkommt und hineinbläst in dein Leben und nicht so ein kleines Flämmchen nur da flackern lässt. My first degree is in Zoology. Mein erster Abschluss ist in Zoologie. There is a spider, und da gibt es eine Spinne, that lives in the water, eine Spinne, die da im Wasser lebt, but breathes the air above, und doch praktisch die Luft atmet, die von oben kommt. Ist kind of mit ein Schnorkel. Sie hat da so eine Art Schnorchel. It spins a web. Diese Spinne spinnt da ein Spinngewebe. The air down into its nest in the water. Und diese Fäden spinnen sich in einer Art und Weise, als wie ein Schnorchel wirkt. It lives. Um das, die Luft in das Netz im Wasser hineinzusaugen. It lives below. Diese Spinne lebt unter der Wasseroberfläche. We live below. Wir leben in einer Weise unter der Oberfläche. But we breathe a different air from everybody else. Aber wir atmen eine andere Luft, nicht die gleiche, wie die anderen Menschen atmen. The air that we breathe is as citizens of heaven. Die Luft, die wir atmen, ist die Atemluft des Himmels. Wir sind ja Himmelsbürger. You connect with supremely through the worship of Jesus. Und wir sind ja mit dem Himmel verbunden, praktisch durch die Anbetung Jesu. And dependence upon him in prayer. Und wir sind mit ihm verbunden durch unsere Abhängigkeit von ihm im Gebet. Breathe it. Atmet es ein und aus. The oxygen that is required for us to live as aliens and strangers in this hell-destined world. Der Sauerstoff, den wir brauchen, praktisch, um in dieser Welt zu leben, die auf die Hölle einfach zugeht, is to fan into a flame the Spirit by allowing the atmosphere of heaven to impact your life on earth. Wir brauchen es einfach, dass dieses Feuer angefacht wird, das Feuer des Geistes praktisch in unserem Leben. Fire doesn't just need an atmosphere. Das Feuer braucht aber nicht nur irgendwo eine Umgebung, eine Atmosphäre, die es nährt. Something to burn. Es braucht aber auch etwas zum Brennen, einen Brennstoff. Throw on to this fire. Werft auf dieses Feuer etwas. This fire of the Spirit that is in you. Werft auf das Feuer des Geistes, der in dir lebt. The wood. Das rechte Holz. Of the Word of God. Das Holz des Wortes Gottes. Store up the wood. Lager dir feed the fire. Das Holz leg es dir zurecht, um das Feuer zu nähren. Your relationship to the Word of God. Durch deine Beziehung zum Wort Gottes. The Spirit loves the Word and will accomplish nothing without it. Der Geist liebt das Wort und wird nichts für euch erringen ohne das Wort. Just as the Holy Spirit hovered over the unformed substance of the earth at the beginning of creation. Genauso wie der Heilige Geist da schwebte über der noch ungestalteten Masse der Erde in der Schöpfung. He was waiting. Er wartete darauf. He was creating nothing. In dem Moment hat noch nichts geschaffen. Until God gave the Word. Bis Gott nicht sein Wort dazu gab. If you want the Holy Spirit to blaze in your life, wenn ihr wollt, dass der Heilige Geist in euer Leben da hineinweht und hineinbläst, you need to store up in your heart, dann musst du in deinem Herzen the Word of God, das Wort Gottes ansammeln. Finally, zum Abschluss, I find that a fire, in order for it to blaze strongly, ich habe für mich herausgefunden, dass ein Feuer wirklich stark brennen kann, braucht es. Needs something else. Braucht es noch etwas? Es braucht jemand, der fire, anfacht. You need to fan the flame. Es braucht jemand, der das Feuer anfacht. Genau. Stimmt? Stimmt das? Ja. We need to encourage, and we do that by pouring on more oxygen. Wir brauchen Ermutigung. We fan the flame. Das, indem wir das die Flamme we use anfachen. The bellows. Wir benutzen einen Blasebalg. And the fire gets hotter and brighter. Und das Feuer, es wird immer heller and und es brennt stärker. Accomplishes more work. Und so kann das Feuer noch viel mehr da tun. I want to suggest to you by way of illustration and application. Ich möchte euch da diesen Vorschlag machen, jetzt in einer Illustration, in einer Veranschaulichung, that we do this to one another. Dass wir das gegenseitig machen. We are in the body of Christ. Wir befinden uns im Leib Christi. We are not meant to live the Christian life. Es ist nicht so gedacht, dass wir das christliche Leben einfach so leben. In isolation from each other. In Isolation voneinander. You need the person sitting next to you. Du brauchst die Person, die direkt neben you dir need the leaders in this church. Ihr braucht die Leiter. Because they want to fan your flame through their encouragement. Denn sie wollen diese Flamme anfachen and durch their love. Ermutigung. Durch Ermutigung in Amen. Liebe. Amen. The fellowship of believers in the body of Christ. Die Gemeinschaft der Gläubigen im Leib Christi. Without it, Ohne das we will glow very, very small and dimly. Wird unsere Flamme fast zum Erlöschen kommen. Fast. God has not given us Gott hat uns nicht a spirit of fear. Einen Geist der Furchtsamkeit gegeben. But he has given every true believer aber vielmehr hat jedem wahren Gläubigen a spirit of einen love, Geist der Liebe, der Vollmacht power and of self-control. Und der Selbstkontrolle, der Besonnenheit. Therefore, deswegen, fan into flame. Facht doch an. Cooperate with the kind of atmosphere and fuel that the Holy Spirit loves for him to burn in your life. Miteinander in dieser Atmosphäre, in der der Heilige Geist einfach in eurem Leben brennen kann. So should you be in need of encouragement, just as Timothy did. Wenn ihr also Ermutigung braucht, genauso wie es ja die Situation von Timotheus war. We can encourage one another with these words. Dann können wir einander mit diesen Worten ermutigen. Amen. Amen. Amen. Amen. Danke. Thank you very much. That was awesome. Vielen Dank. Das war einfach super. Okay, if you're here tonight and you have no idea what would happen to you when you die. Wenn du heute Abend hier bist und eigentlich hast du keine Ahnung, was passiert, wenn du stirbst. You have no sense that you'll be with God. Dass du eigentlich gar nicht dieses Gefühl hast, dass du dann bei Gott sein würdest. You hope that you would. Irgendwie hoffst du es vielleicht, aber wer weiß. And if you believe you're going to heaven, und wenn du glaubst, dass du in den Himmel kommst, but you're not sure why, du dir aber nicht sicher bist, put your warum faith eigentlich, put your faith in Jesus tonight. Dann triff heute Abend eine bewusste Entscheidung, deinen Glauben in Christus zu setzen. Like we heard, he died on a cross for us. Wie wir es gehört haben, er starb am Kreuz für uns. Very similar to the one you see right here. Ganz ähnlich wie dieses Kreuz, was du hier siehst. For our sin. Und er tat es für unsere Sünde. And God raised him from the dead. Und Gott hat ihn von dem Toten wieder auferweckt. On our behalf. An unserer Stelle. And he's alive today. Und er lebt jetzt. He sits at the right hand of God the Father. Er sitzt jetzt zu Rechten Gottes des Vaters. He knows your name. Er kennt deinen Namen. He knows where you are tonight. Er weiß genau, wo du bist heute he Abend. Knows your circumstances. Er kennt deine Umstände. And he deeply loves you. Und er liebt dich zutiefst. The Bible says that Jesus is a life-breathing spirit. Die Bibel sagt, dass Jesus ein lebensspendender Geist and the Holy Spirit is here today. Und der Heilige Geist ist heute hier. And can enter your heart. Und er kann einfach in dein Herz hineinkommen. And reveal the love of God to you. Um dir eben diese Liebe Gottes zu offenbaren. But it's clear the Bible says you have to receive it. Aber es ist ganz klar, dass die Bibel sagt, du musst es empfangen. So pray with me tonight to receive God's love into your heart. Also triff die Entscheidung und bete mit mir heute Abend, die Liebe Gottes in dein Herz hineinzulassen. Pray this prayer with me. Bete dieses Gebet. God in heaven. Gott im Himmel. I know that I'm sinful. Ich weiß, ich bin sündig. No one needs to convince me of that. Da muss mich niemand von überzeugen mehr. I ask you to forgive me. Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Of all of my sin. Alle meine Sünde. And cleanse me. Und reinige mich bitte. Through the blood of Jesus Christ. Durch das Blut Jesu Christi. That was shed for me. Das für mich vergossen wurde. Can you say those words? Kannst du das sagen? Just quietly to yourself. Für dich im Stillen. God forgive me. Bitte Gott vergib mir. And cleanse me. Und reinige mich. Fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Fill me with your love. Füll mich mit deiner Liebe. Let's all say that quietly. Lass uns das im Stillen sagen. Father, Vater, fill me with your love. Fülle mich mit deiner Liebe. Yet again. Noch einmal und wieder, bitte. Through Jesus Christ, your Son. Durch Jesus Christus, deinen Sohn. Fill me with understanding. Fülle mich mit Verständnis. Of what he did for me. Mit Verstand darüber, was er für mich getan hat. Fill my heart. Füll damit mein Herz. With your love. Mit deiner Liebe. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. We know that perfect love casts out all fear. Wir wissen, dass vollkommene Liebe alle Furcht austreibt. And I just want to speak out words that will remove fear. Und ich möchte einfach Worte aussprechen, die unsere Ängste, unsere Furcht von uns entfernt. I love you with an everlasting love. Ich liebe dich mit einer ewigen Liebe. And my love for you never changes. Und meine Liebe für dich, sie ändert sich nie. But my power in your life can be more or less. Aber die Kraft, die in deinem Leben wirken kann von mir, die kann größer und sie kann auch geringer sein. So make room for more. Bitte mach mir Raum für mehr. Make room for more. Mach mir Raum für viel mehr. And maybe that means letting go of things that are taking up place in the heart. Und wenn das vielleicht auch bedeuten kann, dass der andere Dinge diesen Platz im Herzen eingenommen haben. The Holy Spirit wants to fill a clean vessel. Der Heilige Geist möchte ein reines Gefäß ausfüllen. Let him cleanse you. Lass zu, dass er dich reinigt. Jesus' blood is enough. Das Blut Jesu Christi ist genug. To cleanse you from all unrighteousness. Um dich zu reinigen von aller Ungerechtigkeit. What is it that is dampening the flame? Was gibt es da vielleicht in deinem Leben, was diese Flamme da dämpft? Where it's not able to be ignited. Dass es dann nicht so zu dem Feuer kommen kann, wie es eigentlich kommen sollte. It could be what you're watching. Es könnte das sein, was du dir vielleicht so anschaust. That dampens the flame. Dies könnte etwas sein, was da diese Flamme dämpft. It could be a relationship. Das könnte eine bestimmte Beziehung sein. It could be unforgiveness. Es könnte sein, dass du jemanden nicht vergeben hast. And there's bitterness. Und so ist Bitterkeit in deinem Herzen, in dir. It could be self-righteousness. Es könnte auch Selbstgerechtigkeit sein. That you don't believe that you need a savior. Dass du einfach nicht glaubst, dass du einen Retter brauchst. That you are good, that you are good enough. Dass du denkst, na, ich bin doch so gut genug, oder nicht? The love of God cannot find place there. Genau dort kann Liebe keinen Raum finden. Let's just go before the Lord. Let's just take a moment. Nehmen wir diesen Moment Zeit. Let's ask him if there's anything that's hindering the flame. Und sind einfach Fragen, ob es da etwas gibt, was diese Flamme da beeinträchtigt. Jesus, I lay down my idols. Jesus, ich lege dir einfach meine Götzen nieder. My relationship. Meine Beziehung. My fear of people. Meine Menschenfurcht. The pornography. Die Pornografie. The drugs. Die Drogen. All the things that take the place of intimacy with you. All die Dinge, die da Raum einnehmen und den Raum für Intimität, für innige Gemeinschaft mit dir versperren. And from this day on, I make a decision to fan the flames. Und von diesem Tag an treffe die Entscheidung, die Flamme anzufachen. With fellowship. Mit Gemeinschaft. With worship. Mit Anbetung. With praise. Mit Lobpreis. With a relationship with you. Mit einer Beziehung mit dir, die ich bezwecke. Come, Holy Spirit, and flood our hearts. Komm, Heiliger Geist, und überströme unsere Herzen. Come. come and fill us with your love so that the love grows deep, grows roots, and makes us strong. Komm und führ uns mit deiner Liebe, auf dass wir darin verwurzelt sind, auf dass unsere Wurzeln darin tief, tief eindringen, auf dass es uns stärkt und stark macht.